Deutschlandfunk. Mitternachtskrimi. Liebe Hörerinnen und Hörer, heute dehnen wir die Ermittlungen bis an den Rand der Galaxis aus. Private Investigator Finn Cogito und sein Partner erhalten von einem anonymen, offenbar gut betuchten Klienten einen merkwürdigen Auftrag. Die Klärung der Fragen, wie ist die Welt entstanden und kann man das nicht googeln? Ohne den Umweg über eine Suchmaschine können Sie es auch gezielt mit der Internetseite versuchen, die gleich angegeben wird. Sie existiert tatsächlich und wir werden sie am Schluss der Sendung noch einmal nennen. Doch machen Sie sich zunächst bereit, selbst ein paar Fragen über das Universum und den ganzen Rest zu beantworten. Moment, es geht gleich los. Bitte starten Sie Ihr Mailprogramm. Ich werde Ihnen ein paar Fragen stellen. Ihre Antworten senden Sie bitte anschließend an ermittlungen@galaxisrand.de. Bereit? Dann fangen wir an. Erste Frage. Wissen Sie, wie die Welt, also das Universum, entstanden ist? Notieren Sie einfach eine 1 und dazu ein Ja oder Nein. Zweite Frage, wenn Sie mit Ja geantwortet haben. Wie ist das Universum entstanden? Hier reicht ein Stichwort. Dritte Frage, sind Sie sich sicher? Vierte Frage, warum sind Sie sich sicher? Die fünfte Frage, es geht um die Natur der Dinge. Wissen Sie, woraus die Welt besteht, welches die kleinsten Bausteine sind? Sechste Frage, wenn Sie es wissen, wie heißen diese Bausteine? Siebte Frage, woher wissen Sie das? Hier reicht ein Stichwort. Und eine letzte Frage, bevor Sie Ihre Mail abschicken an ermittlungen@galaxisrand.de. Die achte Frage lautet, fanden Sie diese Fragen A. schwierig, B. interessant oder C. trivial? Letzte Ermittlungen am Rande der Galaxis oder Das Universum, die Physik und das Loch in der Theorie von Julia Förster. Liegt noch was an? Ich würde sonst schon gehen. Geh ruhig. Ich muss noch diesen Brief hier beantworten. Wieder so ein Spinner. Zu viel Fernsehen geguckt? Nee, anders diesmal. Anonym mit Postfachadresse. Der will wissen, wie die Welt entstanden ist. Wie die Welt entstanden ist? Und? Was schreibst du ihm? Dass das vor ein paar Milliarden Jahren war und du zufällig nicht dabei warst? Aha. Ja, das wird ja nicht lang dauern. Dann warte ich auf dich und wir trinken noch ein Bier? Er hat 500 Euro dazugelegt, als Vorschuss. Wow. Ja, dann schreiben wir den Anfang der Welt eben beim Bier auf, oder? Die Entstehung der Welt. Vor 13,7 Milliarden Jahren gab es nichts. Dann entstand in einem Big Bang, einem großen Knall, alles. Raum, Zeit und Materie. Der Urknall ist sehr bekannt. Man lernt das heute schon in der Schule, dass damals aus dem Nichts quasi unser heutiges Universum inklusive Raum und Zeit sozusagen explodiert ist und noch immer auseinanderfliegt. Die Frage, was vor dem Big Bang war, ist deshalb unsinnig. Es gab kein Vorher. Für Ältere mag der Big Bang etwas befremdlich klingen, die Jüngeren sind damit aufgewachsen. Die Theorie vom Big Bang hat sich in den 60er Jahren durchgesetzt. Sie ist also jünger als Einstein. Einstein dachte, das Universum ist statisch und unveränderbar. Er erfand anfangs extra eine Korrektur, damit seine allgemeine Relativitätstheorie zum statischen Universum passt. Als er später eingesehen hat, dass diese kosmologische Konstante falsch ist, hat er sie als seine größte Eselei bezeichnet. In der Hoffnung, Ihnen damit weitergeholfen zu haben, verbleibe ich mit freundlichem Gruß Finn Cogito. Cogito und Partner GbR Private Investigations. Wir finden die Wahrheit. Schnell, zuverlässig, diskret. Wollte der Anfang der Weltspinner echt sein Geld zurück? Er hat heute Neues geschickt. Ja, und warum erzählst du mir das nicht? Er will wissen, warum ich glaube, dass es den Big Bang gab. Es ist völlig egal, was du glaubst. Wenn mir jemand Geld dafür gibt, überlege ich mir eben, was ich warum glaube. Es geht ja nur um ein paar Beweise für den Urknall. Hab schon einige Quellen gefunden. Sehr geehrter Anonymous, um Ihre weiterführende Frage zu beantworten, habe ich keine Mühe gescheut und kann Ihnen nun in der gebotenen Kürze Folgendes mitteilen. Das Universum dehnt sich aus. Das hat ein Astronom namens Edwin Hubble festgestellt. Zum Beispiel weit von uns entfernte Milchstraßensysteme imitieren dieselben Spektrallinien, die wir hier auch auf der Erde erzeugen können. Nur weil sie sich so schnell von uns entfernen, sind all diese Spektrallinien weit ins Rote hin verschoben. Hubble hat die Strahlung untersucht, die von entfernten Milchstraßensystemen bei uns ankommt. Er konnte daraus folgern, dass diese Systeme von uns wegfliegen. Und wenn man das in die Vergangenheit zurückdenkt, muss ja irgendwann mal alles sehr eng beisammen gewesen sein, im Urknall. Man kennt die Materie in der Welt, man kennt die Strahlung in der Welt und man kann nun rückwärts gehen und in Gedanken das Ganze wieder zusammendrücken, dann wird es dichter, heißer und das ist also ein heißer Anfang gewesen. Außerdem hat der Urknall sogar eine Spur hinterlassen. Wenn man ins All guckt mit den richtigen Instrumenten, sieht man, dass es nirgends richtig dunkel ist. Das ist genau das Entsprechende dazu, wenn man ein Stück Eisen heiß macht in einer Schmiede oder sowas und es hat 1000 Grad, dann sieht man es deutlich leuchten. Und wenn wir nun ins Universum rausschauen, dann sieht es so aus, als ob wir überall so einen schwarzen Körper, ein heißes Stück Eisen, wenn man so will, anschauen, der 3 Kelvin kalt ist. Es ist zwar kalt, aber trotzdem emittiert ein Körper dabei noch etwas Strahlung. Diese Strahlung kommt aus dem Universum, als es noch sehr jung war. Ungefähr 370.000 Jahre nach dem Urknall. Vorher war das Universum zu dicht, da blieb alles Licht drin stecken. Deshalb denke ich, muss man wohl annehmen, dass diese Theorie der Realität entspricht. Man versteht dieses Überbleibsel, diese Strahlung, die den Kosmos erfüllt, ja nur, wenn der Kosmos irgendwann einmal sehr heiß gewesen ist. Das ist sozusagen die Reststrahlung, die von damals. Ich hoffe, ich konnte Sie mit dieser Antwort überzeugen. Ich bedanke mich für die großzügige Honorierung und verbleibe mit freundlichem Gruß. Ihr Finn Cogito. Cogito und Partner GbR Private Investigations. Wir finden die Wahrheit schnell, zuverlässig, diskret. Das Universum ist also in einem Urknall entstanden und expandiert seitdem. Sie messen noch heute die frühe Strahlung, die aus dem jungen Universum kam. Das ist doch gar nicht so schlecht für den Anfang. Guck dir diesen Himmel an. Milliarden Sterne. Stell dir vor, was wir sehen, ist ein paar hunderttausend oder sogar Millionen Jahre Vergangenheit. Und alles fliegt mit irrer Geschwindigkeit auseinander. Schade, dass Einstein nicht recht hatte mit seinem statischen Universum. Und ich dachte schon, du würdest romantisch. Der Anfang der Welt beschäftigt dich immer noch. Findest du das nicht rätselhaft, dass jemand ausgerechnet uns so eine Frage stellt? Warum kauft er sich nicht ein Buch oder gibt einfach mal bei Google Big Bang ein? Ja, der Typ ist ein Spinner. Ich meine, der hat Bargeld in seine Anfrage gepackt. Der ist einfach schräg. Vielleicht will er sich konspirativ fühlen mit Postfach und Anonym und Detektiven und so. Ja, und dann ist ihm keine vernünftige Frage eingefallen. Wie auch immer, für das Geld hätte er eine vernünftige Antwort verdient. Wie? Du hast dich Stunden mit diesem Big Bang-Kram beschäftigt und ihm immer noch nicht geantwortet? Doch. Aber nicht die ganze Wahrheit. Das war mir zu kompliziert. Vielleicht schreibe ich ihm einfach nochmal. Vor allem diese Sache mit der Inflation. Inflation? Ich bin jetzt hier fast direkt am Anfang unseres Universums. Genau genommen zum Zeitpunkt 10 hoch minus 43 Sekunden vom Anfang entfernt. Weiter ran erlaubt die Physik nicht. Das ist eine so irre kurze Zeitspanne, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Und ganz kurz danach, in einem winzigstel Bruchteil einer Sekunde, vergrößert sich das Universum so, als würde eine Erbse auf die Größe von 1 Billion Lichtjahre aufgeblasen. Aus dem unvorstellbar winzig Kleinen dieses Anfangs wird dabei ein Universum, das immerhin ein paar Zentimeter groß ist. Und das lange bevor es eine Sekunde alt wird. Was? The main idea is that at the very early stages of the universe. Der Hauptgedanke dabei ist, dass sich das Universum zu einem sehr frühen Zeitpunkt seiner Entstehung beschleunigt ausgedehnt haben muss. Weit rascher, als man dies bislang angenommen hatte. Denn ansonsten war es nicht erklärbar. wie diese ganze Struktur überhaupt entstehen konnte. Man musste also irgendeinen Mechanismus erfinden, das darf man ruhig so sagen. Sehr geehrter Anonymous, ich möchte mein letztes Schreiben hiermit ergänzen, um folgende weitere Erkenntnisse, über die mich führende Physiker unterrichtet haben. Die Theorie vom Big Bang ließ einige wichtige Fragen offen. There were some questions which at first glance seemed metaphysical, but still people. Es gab einige Fragen, die auf den ersten Blick zwar den Eindruck erweckten, eher metaphysisch zu sein, aber die Leute stellten sie trotzdem. Vor allen anderen Dingen wollte man wissen, was vor der Entstehung unseres Universums gewesen ist. Dann auch, weshalb unser Universum so aussieht, wie wir es heute wahrnehmen, und auch, wie es so wurde. Warum es zum Beispiel so homogen und gleichmäßig aussieht. Deshalb entwickelte der Physiker Alan Guth 1980 eine wahnwitzige Idee. Die Idee einer kosmischen Inflation, einer unvorstellbaren Ausdehnung des Universums in unvorstellbar kurzer Zeit. Und diese Inflation bewirkt, dass eine extrem kleine, gleichförmige Stelle des Urfeuerballs das ganze Universum ausbildet. Und dadurch wurde es auch so ziemlich gleichmäßig, wie es heute ist. In dem neuen kosmologischen Modell von der chaotischen Inflation scheint die Annahme eines einmaligen Beginns nicht mehr nötig zu sein. Moment! Nein, nein! Ich denke, dass Sie mir zustimmen, wenn ich abschließend feststelle, dass hier unser gesunder Menschenverstand an seine Grenzen stößt. Scheint die Annahme eines einmaligen Beginns nicht mehr nötig zu sein. Ruhe! Ich verbleibe mit freundlichem Gruß, Ihr... Das Universum kann als unendliches Ganzes aufgefasst werden, das wahrscheinlich keinen einmaligen Anfang hat. Cogito und Partner GbR, Private Investigations, wir finden die Wahrheit. Schnell, zuverlässig, diskret. Graceful Exit Problem. Das Flachheitsproblem ist gelöst, aber Omega müsste 1 sein, ist noch etwas zu klein. Omega. Hör ich richtig? Schickt dir der Freak immer noch Geld für Astronomie-Nachhilfe? Ich bin auf der Suche nach der Wahrheit. Wahrheit. Heute Nacht steht eine Observierung an. Du weißt schon, dieser telefonische Auftrag von dem Kerl, der seine Ex-Frau verdächtigt, in seinem leerstehenden Haus am alten Hafen irgendwelche Partys zu veranstalten. Also irgendwie ziehen wir gerade nur schräge Vögel an. Auf jeden Fall würde ich dich gern für die Schicht ab Mitternacht eintragen. Ja, kein Problem. Du, diese Sache mit dem Big Bang, das Komische ist, es gibt vielleicht gar keinen Anfang des Universums. Und ich frage mich, ob Mr. X das alles weiß. Und wenn er es weiß, warum fragt er? Also wenn es einen Bonus für sinnloses Gegrübel gäbe, du hättest ihn verdient, mit Auszeichnung. Wir sehen uns um 12 am alten Hafen. Ich rufe dich gegen 9 an und sag dir, wo ich genau stehe. Oder schläfst du vor in der Runde? Nee, ruf ruhig an. Bis später. Und dann gibt es noch ein ungelöstes Rätsel, dass es überhaupt Materie gibt. Weil sich Antimaterie und Materie nämlich gegenseitig vernichten. Wenn es wirklich so ist, dass am Anfang die Welt entstanden ist durch eine große Explosion, durch den Urknall, dann erwartet man im Grunde, dass es im Kosmos genauso viel Antimaterie geben sollte wie Materie. Wenn wir aber den Kosmos anschauen, sehen wir immer nur Materie. Wir wissen, dass die Erde natürlich nur aus Materie besteht, unsere Sonne, unsere Galaxie. Es gibt auch Anzeichen dafür, dass der Andromeda-Nebel aus Materie besteht und nicht etwa aus Antimaterie. Es gibt durchaus ernstzunehmende Leute, die danach suchen, ob es eine zweite Antiwelt tatsächlich definitiv gibt. Ein inflationäres Universum aus Materie und Sie suchen nach einer Antiwelt. Da haben Sie aber Glück gehabt, dass noch nie eine Antiwelt Ihren Weg gekreuzt hat. Stufe 2, indirekter Kontakt. Ist vorbereitet. Gegenseitige Auslöschung ist nicht zu befürchten. Sehr beruhigend. Hi, Mr. X. Es gibt Neuigkeiten vom Universum. Die Inflation ist auch nicht die letzte Wahrheit. Sie macht eine Menge Probleme. Denn sie sagt zum Beispiel eine ganz bestimmte Menge von Materie im Universum voraus, die nicht zu den Messungen passt. Hi. Alles klar? Ist schon was passiert? Nee, alles ruhig. Es ist nicht mal Licht angegangen. Es ist die oberste Ebene in dem alten Backsteingebäude da. Mhm. Da. Die mit dem zerborstenen Raum im zweiten Fenster. Genau. Okay. Ich wette, hier passiert heute gar nichts. Ich lasse dir den Kaffee hier. Ist noch halb voll. Danke. Bis morgen und gute Nacht. Ja, gute Nacht. Also, ein anderes Problem mit der Inflation geht so. Wieso sollte sowas Irres wie diese megamäßige Expansion einfach so anfangen und einfach so wieder aufhören? Die haben das Problem Graceful Exit Problem genannt. So nach dem Motto, mit einer eleganten Erklärung kommen wir aus dem Schlamassel nicht mehr raus. Aber, Mr. X, es gibt eine Antwort, nur die ist wirklich sehr unelegant, wie ich finde. Die Antwort heißt, die Inflation hört gar nicht auf. Und sie hat auch gar nicht wirklich angefangen. Nun, die neuen Gedanken, die in den letzten Jahren dazu kamen, sind folgende. Demnach ist die inflationäre Ausdehnung durchaus noch nicht überall beendet. In einigen kleinen Bereichen des Weltalls findet die Inflation noch immer statt. Und dies bedeutet gleichzeitig, dass jene Teile, die einer inflationären Entwicklung unterliegen, ständig neue, weitere Welten hervorbringen. Das gesamte Weltall besteht demzufolge nicht nur aus einer einzigen, sondern aus unzähligen Blasen, die ständig neue, weitere Blasen hervorbringen. Das heißt, unsere Welt ist vielleicht nicht mehr als ein Bläschen in einer Wanne voller Schaumbad. Aber wahrscheinlich wussten Sie das sowieso schon. Herzliche Grüße. Eins, zwei. Diese Technik. Immerhin, 1998 haben sie Supernovae 1A-Ereignisse vermessen. Sie haben sich wirklich viel Mühe gegeben. Da haben wir dann ein, zwei Jahre gemessen. Und wie dann das erste Datenset zusammenkam, da war Adam Rees in Amerika, hat das zusammengeschrieben, hat dann gesagt, ja, er findet in der Analyse, dass halt statt eine Abbremsung eine Beschleunigung da wäre. Und dass sich das Universum immer schneller ausdehnt, hat sie sehr überrascht. Das war eine E-Mail, die ist da rumgegangen, haben alle gesagt, das gibt's nicht, da muss ein Fehler sein, haben uns hingesetzt, alle versucht, den Fehler zu finden. Und nach zwei Monaten haben wir gesagt, wissen wir auch nicht, jetzt publizieren wir das mal. Es muss halt jemand anders den Fehler finden. Es hat niemand einen Fehler gefunden. Deshalb haben sie so kombiniert. Wenn das Universum schneller auseinanderfliegt, als es eigentlich dürfte, dann muss irgendetwas es auseinandertreiben. Sowas wie Antigravitation. Und weil sie keinen blassen Schimmer haben, was es sein könnte, haben sie es dunkle Energie genannt. Und dann haben sie festgestellt, dass diese dunkle Energie nicht nur ihre Inflationstheorie rettet, sie könnte außerdem der kosmologischen Konstante entsprechen, die Einstein anfangs in seinen Gleichungen ergänzt hatte. Also hatte Einstein doch recht. Oh Scheiße, 10 nach 12 Glück gehabt, das gibt's doch alles gar nicht. 0 Uhr 11, alles ruhig, kein Licht. Stopp. Sehr schwaches blaugrünes Licht aus beiden Fenstern. Was ist denn da los? Hä? Nur eine Täuschung. 0 Uhr 12, kein Licht. Puh, ich bin einfach zu müde. Hey, was machst du denn schon hier? Oh, ich sag's dir. Ich hätte mir heute Nacht echt ein paar Mal eingebildet, dass da was leuchtet in der Wohnung. Immer nur ganz schwach, ganz kurz und dann war es weg. Sonst war alles absolut ruhig. Bis um 3:30, da haben so ein paar Gestalten das Haus verlassen. Ich konnte sie leider nur ganz kurz sehen. Lass mich raten. Das waren Penner, die sich Ravioli über dem Gaskocher warm gemacht haben. Ja, besser als auf dem Foto hier habe ich die auch nicht sehen können. Penner sind das aber irgendwie nicht. Ha. Die sehen irgendwie komisch aus. Mhm. Also die Ex war auf jeden Fall nicht da. Johann hat schon angerufen und gesagt, dass sie ihre Wohnung heute Nacht nicht verlassen hat. Mhm. Johann soll sich kommende Nacht mal ohne Auto am alten Hafen rumtreiben. Aber am besten mit der Infrarotausstattung, ja? Ja, ich kläre das mit dem Kunden. Und was machst du jetzt noch hier? Ich habe so viel Kaffee getrunken, schlafen geht nicht mehr. Hast du schon mal von der dunklen Energie gehört? Na klar. Darth Vader kennt sich da ziemlich gut aus, wenn ich richtig informiert bin. Oh. Nein, war ein Scherz. Ist bestimmt was Esoterisches. Ja, wahrscheinlich. Hey, geh nach Hause. Leg dich eine Stunde hin. Sicher haben Sie sich sehr über meine Naivität amüsiert, mit der ich Ihre Fragen beantworten wollte. Ich weiß jetzt, dass Sie viel mehr wissen als ich. Was ich nicht weiß, ist, warum Sie mir diese Fragen stellen. Trotzdem werde ich Sie heute noch einmal über den letzten Stand meiner Recherche informieren. Ich erwarte kein weiteres Honorar, dafür aber eine Erklärung, warum Sie diese Fragen stellen. Leider kann ich Ihnen fast nur schwer Akzeptierbares schreiben. Und das, obwohl es eigentlich um absolut harmlose Sachen geht. Darum zum Beispiel, woraus das Universum besteht. Wir glauben, wir wissen es einigermaßen präzise. Wir glauben, es besteht zu ungefähr 5% aus Materie, die wir kennen. Das sind so die Atome, die im Tisch oder im Stuhl oder auch auf der Erde oder die Sonne. Also das, was wir normalerweise am Himmel sehen, alles besteht im Wesentlichen aus Atomen. Das kennen wir, sind aber nur 5%. Und 95% sind einfach im Dunkeln und daher haben sie auch komische Namen. Das eine heißt dunkle Materie und das andere heißt dunkle Energie. Dass es dunkle Energie gibt, weiß man erst seit ein paar Jahren. Da gab es verschiedene Messungen, die alle das gleiche Ergebnis hatten. Im Universum muss eine noch nicht entdeckte Energie vorhanden sein. Ich dachte damals 10%, dass es 3/4 sind, also 75% war echt eine Überraschung. Die sind da, die klumpen nicht. Und viel mehr wissen wir eigentlich gar nicht. Das ist irgendwas, was völlig gleichförmig über das ganze Universum verteilt ist und wo wir eigentlich, wenn wir ehrlich sind, so gut wie überhaupt keine Ahnung haben, was es wirklich ist. Dass es dunkle Materie gibt, weiß man schon einige Jahre länger. Und das ergibt sich auch aus Beobachtungen am Himmel. Milchstraßen sehen ja wunderbar aus, diese schönen Spiralarme und die drehen sich um sich herum. Und eigentlich sollte man annehmen, dass man das recht einfach berechnen kann, wie das funktioniert. Man kennt die Schwerkraft, man sieht ja die Materie, wie sie leuchtet. Daraus kann man ausrechnen, wie schnell sich so eine Milchstraße drehen sollte. Das dauert zwar viele hundert Millionen Jahre, aber trotzdem. Das ist alles herkömmliche Physik, kann man eigentlich mit Handwerkszeug aus wenigen Semestern Physikstudium ausrechnen. Und man stellte schon vor vielen Jahren fest, das reicht nicht. Die Materie, die man sieht, die Sterne, die man sieht in allen Milchstraßen, reichen nicht aus, die Milchstraße so zusammenzuhalten, wie sie ist. Man kann den Zusammenhalt und die Rotation von solchen Milchstraßensystemen nur erklären, wenn da mehr Materie drin ist, als man sieht. Und das führte sehr früh zur Postulierung der sogenannten dunklen Materie. Ich bin nicht da, aber vielleicht rufe ich zurück. Hey, ich hoffe, du schläfst dich richtig aus. Ich habe hier schon den nächsten Abendtermin für dich. Heute, 20 Uhr, Sternwarte. Das ist irgend so eine Show. Dein konspirativer Freund hat eine Eintrittskarte geschickt. Bisschen sehr knapp getimt, wenn du mich fragst, aber er zahlt gut. 600. Ich nehme mir Provision. Den Rest lege ich auf deinen Platz. Hey, nicht schummeln. Niemals. Immer nur die Wahrheit. Schnell, seriös und diskret. Was schreibt denn der konspirative Freund? Er schreibt nichts. Außer der Karte und ein paar Scheinchen, nichts. Hey, wenn du mich fragst, der ist nicht ganz sauber. Oder willst du mir erzählen, dass das Zeug, das du ihm schickst, die Kohle wert ist? Was wär's dir wert, wenn dir jemand sagt, hör zu, alles, was du bisher dachtest, was es gibt, du, dein Schreibtisch, deine Freundin, die Erde, die Sterne, schwarze Löcher, halt alles, dass das in Wahrheit nur 5% sind und dass die restlichen 95% unbekannt sind? Ich würde dem sagen, Kumpel, wir müssen mal wieder zusammen ins Stadion und danach durch die Kneipen ziehen. Ey, ganz ehrlich, das gefällt mir nicht, wie du dich da reinhängst. Er wird ja wohl heute Abend in der Sternwarte aufkreuzen. Da sehe ich ja, was das für einer ist. Und wenn es sich da nicht sowieso erledigt hat, dann sehen wir nächste Woche mal weiter. Du musst es wissen. Guck ihn dir an und dann schlaf dich mal aus. Ich schaff's morgen erst mittags ins Büro. Kannst du ab 10 die Stellung halten? Kein Problem. Bis morgen. Bis morgen. Konspirativer Freund, ich bring dir deinen Brief gleich mit. Und dann ist Schluss mit diesen Spielchen. Ist doch was alles gesagt. Immerhin, 5% schöne, einfache, normale Materie sind ja mehr als nichts. Mann, erst 7:30. Hätte ich auch die Karte aus dem Büro holen können. Guten Abend. Sie möchten sicher die Veranstaltung besuchen. Das macht 7,50 €. Ja, bitte. Sieht ja noch ziemlich leer aus hier. Es fängt auch erst um 9 an. Um 9 erst? Wenn Sie wollen, können Sie schon reingehen. Danke. Ach, na dann, Mr. X. bin ich wohl vor dir da. Ich hoffe, du lässt mich nicht so lange warten. Meine Damen und Herren. Liebe Sternfreunde. Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Woher kommt eigentlich die Materie? Gibt es Grenzen von Raum und Zeit? Sind die Sterne ewig? Wieso ist denn das hier eigentlich so teuer, wenn alles vom Band kommt? Was unsere Grundfrage ist, ist, was ist wirklich die Welt? Und was ist unsere Rolle in der Welt? Es war das Erfolgsrezept der Physik seit ihrem Beginn im 16. und 17. Jahrhundert, dass die Physik aufgegeben hat, die uralte Frage zu stellen, was ist die Natur der Dinge? Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Und was wir jetzt wahrscheinlich wieder sehen, aber es ist, glaube ich, zu früh, das so sicher zu sagen, ist, dass wir die Möglichkeit haben, die Frage nach der Natur der Dinge wiederzustellen. Kommen Sie mit, wir zeigen Ihnen heute, wie und wo die Erde entsteht. Nämlich hier, genau an der richtigen Stelle. Denn näher dran an der Sonne und alles Wasser würde verdampfen und sie würde zur heißen, giftigen Hölle. Weiter weg von der Sonne und sie würde zur gefrorenen Wüste. Auch ihre Größe ist ein bisschen kleiner und sie hätte nicht genug Schwerkraft, um Sauerstoff zu halten. Etwas größer und sie würde die giftige Atmosphäre der Urzeit nicht los. In beiden Fällen gäbe es weder sie noch sonst irgendwelches Leben auf der Erde. Der Mond. Wäre er ein kleines bisschen kleiner oder größer, würde die Erde herumtorkeln und könnte keine stabilen Klimaphasen haben. Eine Voraussetzung für die Entwicklung von Leben. Und wenn wir jetzt noch einen Schritt zurücktreten, dann sehen wir, dass viel, viel früher, ganz am Anfang, als die elementaren Bausteine und die Kräfte und die Dimensionen unseres Kosmos entstanden, sehr vieles sehr genau passen musste, damit überhaupt Atome entstehen konnten. Sechs Richtige mit Superzahl sind nichts gegen die wunderbare, unwahrscheinliche Tatsache, dass es uns gibt. Und was wir jetzt wahrscheinlich wieder sehen, aber es ist, glaube ich, zu früh, das so sicher zu sagen, ist, dass wir die Möglichkeit haben, die Frage nach der Natur der Dinge wiederzustellen. Was? Oh nein. Oh, schon vorbei. Und wo war Mr. X? Morgen. Morgen. Ich dachte, du kommst erst mittags. Ich hab nur was vergessen, bin quasi schon wieder weg. Johann hat übrigens das gleiche gesehen wie du vorgestern Nacht. Als er ihnen folgen wollte, haben sie sich quasi in Luft aufgelöst. Der ist ziemlich fertig. Ich glaube, heute Nacht spiele ich mal Man in Black. Na du? Hast dein Sternwartentreffen gestern verpennt? Oh, ach die Karte. Und einfach die konspirative Geldquelle versetzt? Aber den wirst du sowieso nicht so schnell los. Das war heute Morgen schon wieder im Briefkasten. Ein Brief von ihm? Hey, keine Chance. Ich warte, bis du mir den vorgelesen hast. Ich glaube, so ungefähr war die Abmachung. 2000 Euro. Was will er? Es gibt keine Erklärung, nur einen Auftrag. Die Wahrheit über die Natur der Dinge. Wie? Es gibt keine Erklärung. Er sollte mir erklären, was das Ganze soll. Das habe ich im letzten Brief gefragt. Nee, den Brief habe ich dann noch gar nicht abgeschickt. Den wollte ich... Der müsste noch in der Jacke... Nee, hier ist er auch nicht. Oder war das im Brief davor? Wenn er nicht Gedanken lesen kann, hat er den Brief wohl bekommen. Klar ist doch, er will sich nicht erklären. Er hatte auch nie vor, dich gestern zu treffen, sonst hätte er ja nicht diesen neuen Auftrag schicken müssen. Ich sage, wir steigen da jetzt aus. Gibt unsere Finanzlage das her? Ich kann es dir nicht erklären. Ich kann es mir ja selber nicht erklären. Aber glaube mir, das ist eine große Sache. Es führt irgendwo hin. Kann sogar sein, dass Mr. X über was Großes Bescheid weiß und versucht, uns das mitzuteilen. Findest du nicht, dass Mr. X es einfacher haben könnte, uns irgendwas mitzuteilen? Und billiger. Ah, so langsam könnte mal Bewegung in die Sache kommen. Bei so viel Trägheit brauchen die nicht mal eine relativistische Korrektur. Ich denke, wenn auch morgen nicht mehr passiert, sollte Stufe 3 starten. Sensorische Beeinflussung. Die visuellen Teaser sind alle vorbereitet. Wir brauchen nur noch auszuwählen. Am besten, wir entwickeln einen neuen, für den Fall, dass alle anderen versagen. Einen großen, bunten, pulsierenden. Ist doch erstaunlich, wie schlecht sie sehen können. Wo sie ohnehin nur so wenig Sinne haben. Also Finn, mir reicht's jetzt. Dein Freund ist die längste Zeit der anonyme, edle Spender gewesen. Wenn er sich Detektive für sein Spielchen aussucht, muss er eben damit rechnen, dass sein Postfach nur eine Aufwärmübung ist. Ich rück der Wahrheit jetzt mal ein bisschen auf die Pelle. Melde mich, wenn's was Neues gibt. Vielleicht machst du dein Handy auch mal wieder an. Okay, Mr. X. Okay, keine Erklärungen, aber ich hab verstanden. Nicht du willst die Wahrheit wissen. Du kennst sie längst. Ich soll sie wissen. Ich will sie wissen. Also los. Handy ist aus, Telefon ist leise. Finn Cogito auf dem Weg zur Wahrheit. Ja, und seine Informanten. Zum Beispiel Anton Zeilinger. Und was wir jetzt wahrscheinlich wieder sehen, aber es ist, glaube ich, zu früh, das so sicher zu sagen, ist, dass wir die Möglichkeit haben, die Frage nach der Natur der Dinge wiederzustellen. Der hat Lichtteilchen gebeamt, also Quanten, die Spur zur Natur der Dinge, was die Welt zusammenhält. Findet man natürlich bei den ganz kleinen Dingen. Denken Sie an die Quantenmechanik. Das war am Anfang auch als abstrus. Da hieß es, wen interessiert es denn schon, wie die Elektronen exakt um die Atome kreisen. Das ist ja was für Spezialisten und diese furchtbaren Annahmen, die die machen. Da kommt ja sowieso keiner mit. Heute besteht vielleicht 30% des Bruttosozialprodukts aus Produkten, die nicht funktionieren würden, wenn es die Quantenmechanik nicht gäbe, im gewissen Sinn. CD-Player, Laserpointer und so weiter, geht alles nur mit Quantenphysik. Grundsätzlich ist die Quantenphysik eine Physik, die nur Wahrscheinlichkeiten vorhersagt. Quantisierung bedeutet so viel wie nur in einzelnen Portionen erhältlich. Und das führt ja schließlich zu simplen Anfängen der Parallelweltentheorie. Moment, stopp. Parallelwelten, das ist jetzt schon wieder ganz was anderes als die ganzen Universen, die bei der Inflation möglich sein sollen. Und diese Theorie behauptet, wann immer ich zum Beispiel Ja sage und nicht Nein, dann entsteht sofort eine ganz neue Welt, in der ich Nein sage? Stellt sich vor, das kann man schon überhaupt nicht mehr denken, wie viele Universen es da gibt. Also wenn ich jetzt einen Elfer schieße und entscheide mich in letzter Sekunde, ihn in die rechte Ecke zu zimmern, dann gibt's zack, eine neue parallele Welt, in der ich ihn in die linke Ecke schieße. Okay. Nee, doch nicht. Mein Hirn kann das nicht denken, sorry. Dafür können Physiker nicht Fußball spielen. Na klar können Physiker Fußball spielen. In jedem Physiklabor gibt es eine Fußballmannschaft. Na gut. Ich kann mir das trotzdem nicht vorstellen, dass es so unglaublich viele Welten gibt. Und? Jetzt zufrieden mit dem Tempo? Wenn man vom Zustand absoluter Bewegungslosigkeit ausgeht, bedeuten auch halbe Schritte eine intergalaktische Beschleunigung. Dann schaffen Sie es ja vielleicht noch zu den Symmetriegruppen. Ganz bestimmt. Und direkt danach kommen die großen vereinheitlichten Theorien. Und dann die Eichenvariante, Quantenfeldtheorie. Also ich wette, dass Sie es nicht bis zum antamidalen Massenerzeugungszyklus schaffen. Wer würde es wagen, zu widersprechen? Ich wette, Sie akzeptieren unmögliche Halluzinationen eher als die Aussagen Ihrer eigenen Kosmologie. Und wer sollte dagegen wetten? Ich bin nicht da, aber vielleicht rufe ich zurück. Hallo? Hallo, Finn, ich weiß, dass du da bist und über deinem Sternkram sitzt. Okay, die Sache ist oberfaul. Ich habe das Postfach von deinem Mr. X gefunden. Und der Typ, der das gemietet hat vor 2 Wochen, der ist so merkwürdig, dass sich alle hier an ihn erinnern. Nur beschreiben kann ihn mal wieder keiner. Ich hoffe, dass ich ihn selbst erwische. Ich warte hier. Ruf mich auf dem Handy an oder im Auto. Das hier ist das Standardmodell. Darin haben die Physiker alle bekannten elementaren Teilchen zusammengefasst. Außerdem enthält es alle Kräfte oder auch Wechselwirkungen, die zwischen diesen Teilchen wirken. Wobei genau genommen stimmt das nicht ganz. Es enthält nur 3 der 4 Wechselwirkungen, nämlich die starke, die schwache und die elektromagnetische. Und die 4. Kraft, die Gravitation, die lässt es schlicht und einfach außen vor. Denn die Gravitation wirkt ganz anders als die anderen 3. Wie jetzt? Es gibt 4 Kräfte und die Theorie schafft nur 3? Es kann doch nicht sein, dass immer, wenn man glaubt, das ist jetzt halbwegs einfach, wieder irgendwas. Also bei diesen 3 Wechselwirkungen wissen wir, das geht nur durch Quantisierung. Und bei der Gravitation scheint es genau andersrum zu sein. Die scheint nur kontinuierlich, glatt zu funktionieren, hat andere Merkwürdigkeiten wie schwarze Löcher, nette Dinge und Nichtlinearitäten, aber sie ist nicht körnig. Und das ist sehr merkwürdig. Und bis heute hat es nicht an Versuchen gefehlt, das zusammenzubringen. Und das funktioniert nicht. Man kann aber auch sagen, wir versuchen etwas völlig anderes und versuchen einen anderen Ansatz, aus dem vielleicht beides herausfällt. Sowohl die 3 quantisierten Wechselwirkungen als auch die Gravitation. Und die Stringtheorien waren die ersten, die das geschafft haben. Stringtheorie? Ich hol mir ein Bier. Noch jemand? Man kann schon sagen, die Stringtheorien, die sagen vorher, dass es Gravitation geben muss. Das ist schon ein starker Punkt. According to string theory, an elementary particle is a little loop of vibrating string. And these loops can vibrate in many different shapes and forms. In der Stringtheorie besteht ein Elementarteilchen aus einer winzigen Schleife, einer Art vibrierenden Saite. Sie kann, genauso wie die Saite einer Geige, in vielerlei Art und Weise schwingen und kann dadurch, wenn man so will, unterschiedliche Töne erzeugen. Jeder Ton entspricht dabei einem Teilchen, einem Elektron etwa, einem Quark oder einem Neutrino. All diese Teilchen führt die Stringtheorie also auf ein Urteilchen zurück, und zwar auf die verschiedenen Schwingungen eines Strings. Also, diese Idee gefällt mir jetzt doch. Alle Teilchen und alle Kräfte, sogar die Schwerkraft, sind eigentlich Musik. Sowas wie die Töne in einem absoluten Konzert. Achtung, wir brauchen noch einen Stufe 3 Teaser. Nachrichten bitte nach dem Signalton. Mann, mach endlich dein Handy wieder an. Ich hab den Kerl. Es ist einer aus dem Haus am alten Hafen. Ich fahre mir hinterher, wenn er... Ach, scheiße. Der ist zu Fuß unterwegs. Ich muss zu Fuß weiter. Stringtheorie. Eine gute Theorie. Sehr logisch, kann man sich auch gut vorstellen. Die Natur der Dinge wie Saiten, die schwingen. Das simple Bild, das ich eben entwickelt habe, ist natürlich nicht wirklich so, dass es da kleine Gummibänzel sind, die in unserem Raum hin und her fliegen, sondern das sind Gebilde mit innerer Anregungsstruktur, die in mehrdimensionalen Räumen leben. Und bei der Stringtheorie zum Beispiel stellt man fest, sie funktioniert am besten in nicht vier Dimensionen, nicht fünf, sechs, sieben, acht, sondern in elfen. Dann kommt man elegant zu Erweiterungen, in denen man Membranen als die fundamentalen Bestandteile unserer Welt ansehen kann. Es gibt da die Spekulation, dass wir nur auf einer von so einer Art Membran leben im höherdimensionalen Raum. Dass es mehr als drei Dimensionen gibt, ist auch eine Spekulation. Die halte ich insgesamt für relativ wahrscheinlich. Aber welche genaue Auswirkungen, ob das wir jetzt auf so einer Bahn leben oder ob halt einfach nur die anderen Dimensionen klein sind und fertig, da es gibt sehr viel Offenes, sehr viel Unbekanntes. We're really a very long way from really understanding it. Das ist der totale Irrsinn. Warum habe ich das denn alles nicht gewusst? Es ist doch irgendwie elementar und es ist doch auch real, also die Wirklichkeit irgendwie schon. Die Relativitätstheorie unseren gesunden Menschenverstand vor den Kopf stößt, liegt nicht daran, dass die Theorie falsch ist, sondern daran, dass unser gesunder Menschenverstand nicht die Wirklichkeit wiedergibt. Wir sind die Kuriosität des Universums. Wir bewohnen einen ungewöhnlichen Schonraum, in dem Temperaturen, Dichten und Geschwindigkeiten untypisch moderat sind. Mit anderen Worten, unser gesunder Menschenverstand hat sich in einem höchst ungewöhnlichen, obskuren Teil des Universums auf der Erde entwickelt. Kein Wunder, dass es unserem Verstand nicht gelingt, das wahre Universum zu begreifen, sagt der Quantenphysiker Michio Kaku. Aber was bedeuten diese ganzen verrückten Theorien denn jetzt? Zum Beispiel für den Anfang der Welt, für den Big Bang. Wenn ich jetzt sage, ich versuche mir den Urknall gar nicht vorzustellen, dann sind Sie sicherlich enttäuscht. Aber das kommt der Wahrheit schon relativ nah. Was? Ich meine, was jetzt das genau ist, was die Inflation ausgelöst hat, ob man da sagt, das sind Branen, die aufeinander geknallt sind, oder ob man sagt, drei Dimensionen sind praktisch einfach groß geworden, wie so eine Art Knospe, die sich abgelöst hat von dem ganzen allgemeinen Gebubbel. Da gibt es viele Vorstellungen. Viele Vorstellungen. Es macht mich auch nicht fertig, einfach zu sagen, wir wissen es nicht. Wir haben keine Möglichkeit, es zu beschreiben. Was nicht klar ist, ist die Frage, ob das Wort vor dem Urknall sinnvoll ist, weil es nicht ganz klar ist, dass Begriffe wie Raum und Zeit in diesem Gebubble überhaupt eine wirkliche Rolle spielen. Ich habe mir mein Gehirn zermartert mit Omegas und Hintergrundstrahlung und dunkler Energie und Strings und alles und jetzt weiß ich weniger als ganz am Anfang? Alles nur Theorie, nichts Sicheres, nichts Reales? Was ist Realität? Realität ist das, was wir nachmessen und beobachten können. Das ist unsere Realität. Finn? Finn, bist du da? Aber Physiker sind doch dazu da, dass sie beweisen, was richtig ist. Die müssen! Wie soll ich den Beweis führen, dass das Bild der Welt, das ich im Moment habe, das vollständige ist? Dazu müsste ich ja aus einer Superwelt auf unsere Welt drauf gucken können, um zu sagen, ja, das ist vollständig. Da ich aber mittendrin stehe, kann ich mich nur tastend nach vorne bewegen. Finn, mach die Tür auf! Das geht dir nicht mit rechten Dingen zu, der Aufgabe... Mr. X ist auf der Infrarotkamera nicht zu sehen. Finn! Und dieser Prozess, der ist einfach am Anfang immer sehr abstrakt. Das heißt, das, was neu ist, ist sicher immer erst weit außerhalb unserer Intuition. Sehr weit außerhalb meiner Intuition. Ja, wir sind in unserer Gehirnstruktur gerade in der Lage, uns drei Dimensionen vorzustellen. Und auch damit haben die meisten Menschen schon ihre Probleme. Aber sich jetzt vorzustellen, dass drei Dimensionen krumm sind, geht in unserem Gehirn nicht, weil sie sich dann in eine vierte reinkrümmen müssten. Denn unser Gehirn ist einfach nicht vorgeprägt dafür. Da haben wir also schon an diesem frühen Punkt die Intuition aufgegeben. Und das in 11 Dimensionen Strings oder Brains zu erweitern, halte ich für völlig aussichtslos. Nein. Die Infrarotkamera sieht Mr. X nicht. Und an der Kamera liegt's nicht. Wir haben ein Problem. Nein, nein, nein. Es ist durchaus möglich, dass in 5000 Jahren wir ein Bild der Realität haben werden, das völlig anders ist und viel größer als das, womit wir uns jetzt beschäftigen. Aber das ist reine Spekulation. Aber irgendwas müssen wir doch wissen. Was wissen wir denn? Dass leuchtende Sterne weniger als 0,5% des gesamten Universums ausmachen. Und wir wissen genau, dass alle Werkzeuge, die wir haben, zum Zeitpunkt Null nicht funktionieren. Hör auf! Also wenn das nicht ein revolutionärer Anfang ist für etwas ganz Neues, dann weiß ich nicht, was es sein sollte. Wirklich schade. Na, an den Fakten ist nicht viel zu drehen. Hier, im Bereich kosmologischer Intelligenz. Ein paar brillante Köpfe, ein paar mehr, die die richtigen Fragen stellen, aber bei entsprechenden Antworten gleich zusammenbrechen. Und die allermeisten, keine Idee. Die werden sich wirklich wundern. Mhm. Gehört zur Problemlösungskompetenz auch der Einsatz von Infrarotkameras und Kommunikationsgeräten? Ist das nicht immerhin eine positive Tendenz? Im Vergleich zur letzten Erhebung leicht positiv, ja. Hat wir nicht nach dieser letzten Erhebung direkt Albert Einstein und Richard P. Feynman geschickt? Für intensive kosmologische Nachhilfe? Und Stephen Hawking, genau. Und? Hat's was gebracht? So im Ganzen? Da kann ich doch nicht empfehlen, noch weiter in solche Hilfestellungen zu investieren. Achtung, wir verlassen in Delta T-10 in K2O3 auf. Übertragungskorridor wird freigeschaltet. Letzte Gelegenheit für eine Nachricht. Eins noch zum Schluss. Vielen Dank für Ihre E-Mails. Sie waren eine wertvolle Basis für unsere Ermittlungen. Die Antworten auf unsere Fragen finden Sie im Multihybrid-Modul des V3-Quantencomputers. Zugang über die K14-P2-Hyperraumschleuse. Und übrigens, es lohnt sich. Der Galaxis oder das Universum, die Physik und das Loch in der Theorie von Julia Förster. Mit Professor Carsten Danzmann, Direktor des Max-Planck-Instituts für Gravitationsphysik in Hannover. Professor Christoph Wetterich vom Institut für Theoretische Physik der Universität Heidelberg. In weiteren O-Tönen die Physiker Edward Witten, André Linde, Anton Zeilinger, Rudolf Kippenhahn, Harald Fritsch, Walter Oehlert, Bruno Leib und Gut. sprachen Till Fierit, René Heinersdorf, Regina Lemnitz, Claudia Katalik, Fabian Sattler und Heinrich Schafmeister. Technische Realisation Jürgen Glosemeier, Daniel Velasco, Mechthild Austermann und David Jacobs. Regieassistenz Claudia Katalek. Regie Thomas Wolferts. Redaktion Leslie Rosin. Des Westdeutschen Rundfunks 2006.